bleiben. Aber du wärst doch enttäuscht, wenn ich das nicht täte. Ja, stimmt. Ich meinte, die kleben sowieso schon. Thank you.